Moin moin ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Monokultur Revisited. Mononormativität heißt diese Folge und ich kann mich noch daran erinnern, dass ich mich sehr auf diese Folge gefreut habe, weil ich schon ganz am Anfang, als wir den Podcast angefangen haben, darüber eine Folge machen wollte, wie sehr Monogamie in unserer Gesellschaft verankert ist und normalisiert ist. Und ich glaube, dass sich diese Einstellung von mir in den letzten 2 Jahren nicht so viel geändert hat. Ich bin gespannt, was ich damals gesagt habe und lass uns mal zusammen reinhören. Dass mir erstmal bewusst wurde, wie viele meiner eigenen Bedürfnisse ich so lange Zeit zurückgeschraubt hat. Und wenn man das so merkt, das ist irgendwie so ein hartes Aufprallen auf dem Boden der Realität irgendwie, dass man so denkt, oh krass, was habe ich eigentlich verpasst in den letzten Jahren? Und das ist kein schönes Gefühl. Man könnte jetzt sagen, im Nachhinein ist man immer schlauer. Ich würde nämlich was Ähnliches zur Beziehung von Genie und mir sagen. Die war in bestimmter Hinsicht total gut und erfüllend, aber in anderer Hinsicht habe ich auch Dinge von mir vernachlässigt und es war bisher in jeder Beziehung so und vielleicht wird es auch in jeder Beziehung so sein, dass man hinterher denkt, so, ach, da hätte es noch ein bisschen besser sein können oder darauf habe ich nicht geachtet oder da habe ich mich verbogen. Also ich glaube, so wie man die Vergangenheit romantisieren kann, so kann man auch aus der Vergangenheit lernen, wenn man merkt, dass man Bedürfnisse unterdrückt hat oder dass man sich selbst verbogen hat, um zum Beispiel eine Partnerschaft aufrechtzuerhalten. Aber auf der anderen Seite muss man sich auch immer in dem jetzigen Moment bewusst sein, was man alles hat, denn das merkt man manchmal erst hinterher. Ich finde es immer so ganz spannend zu beobachten bei mir selber oder auch bei anderen Menschen, die in Beziehung miteinander stehen, dass oft die Unzufriedenheit einfach hingenommen wird, anstatt das Thema anzusprechen. Weil es könnte ja sein, dass es dann ganz, ganz schlimm wird. Ja, meistens wird es besser. Ja, meistens wird es besser. Wir haben gerade heute Morgen oder gestern darüber gesprochen, wie gut es sich anfühlt, sein Leben nicht mehr durch Angst leiten zu lassen. Jetzt, wo ich drüber nachdenke, bin ich mir gar nicht sicher, ob es wirklich meistens besser wird, wenn man Dinge anspricht. Also ich bin grundsätzlich jemand, ich spreche Dinge so gut wie immer an, weil ich sie nicht lange mit mir rumtragen kann. Also auch, wenn mich in der Partnerschaft zum Beispiel was stört. Aber ich kann mir vorstellen, dass es nicht immer letztendlich zu mehr Glück führt, Dinge anzusprechen. Denn wenn man zum Beispiel schon sehr lange zusammen ist und sich Verhaltensweisen eingeschlichen haben, die beide so ein bisschen stören, aber niemand traut sich was zu sagen, dann ist das vielleicht, weil man dieses Fass nicht aufmachen will und die Beziehung vielleicht nicht ins Wanken bringen will. Also vielleicht ist der Leidensdruck einfach nicht groß genug und das Risiko, dass dann vielleicht die Beziehung wankt oder sich verändert und vielleicht zum Schlechteren verändert, ist dann vielleicht einfach zu groß. Also es kann durchaus sein, dass wenn ich was anspreche, das nicht gelöst wird, sondern quasi dann ein weiteres Problem in der Beziehung darstellt. Wobei das natürlich nicht der Normalfall ist. Und man kann scheitern mit Dingen, das muss man einfach so sehen. Also man kann, wir haben eine WG gegründet und das kann auch, hätte auch sein können, dass es total in die Hose ging. Kann auch sein, aber es ist nicht in die Hose gegangen, das ist großartig. Und solche Erfahrungen macht man eben nur dann, wenn man sich was traut. Ganz genau, ja. Ja, jetzt ist es aber leider so, dass es mit der WG und mit Genies und meiner Beziehung grandios in die Hose gegangen ist. So sehr, dass ich mit niemandem mehr aus der WG Kontakt habe. Auch Genie möchte ja keinen Kontakt mehr. Und damals war das natürlich noch nicht so, aber jetzt gerade frage ich mich, ob sich der Mut, von dem ich da die ganze Zeit spreche, wirklich ausgezahlt hat. Denn einerseits war es eine krasse Erfahrung natürlich, also die WG-Gründung, der Podcast, die Beziehung mit Genie. Auf der anderen Seite bin ich aber auch sehr, sehr tief gefallen und mich wieder aufzuraffen hat viele Monate bis 2 Jahre eigentlich gedauert. Ich bin immer noch nicht wieder auf der Höhe und ich frage mich das manchmal schon, ob sich auch dadurch, dass man solche Erfahrungen macht, dass man Mut zeigt, der sich im Endeffekt vielleicht nicht unbedingt, zumindest nicht auf den ersten Blick, auszahlt, ob man dann im Nachhinein weniger mutig ist. Ich glaube aber, das ist eine philosophische Diskussion, das führt vielleicht jetzt zu weit. war, dass wir nochmal über toxische Monokultur sprechen wollten, weil ganz viel in toxischen Beziehungen, also das Toxische in toxischen Beziehungen. Nachdem Jeannie jetzt innerhalb von 10 Sekunden 4-mal das Wort toxisch benutzt hat, ist es mir auch wieder aufgefallen, dass wir es ziemlich inflationär benutzen und ich heute gar nicht sagen kann, was wir damit genau gemeint haben, weil super viele Sachen werden toxisch genannt. Und wir haben ja auch diesen Podcast oder diese Folge des Podcasts explizit mit toxischer Monokultur benannt, zumindest in der Description. Und dabei gibt es ja gar keine klare Definition davon, was toxisch überhaupt ist. Also wenn man jetzt mal von giftig absieht, wenn ich ein Gift zu mir nehme, dass es dann toxisch ist, ist klar. Aber was ist denn eine toxische Beziehung oder toxische Monokultur zum Beispiel? Das ist ganz schwer zu definieren eigentlich. Ich dachte gerade auch noch daran, warum es zum Beispiel so ein Bild gibt über toxische Monokultur auf Instagram und kein Bild über toxische Polykultur. Und ich glaube, das hat auch viel damit zusammen, hängt auch viel damit zusammen, dass wir einfach, dass unsere Gesellschaft hier sehr monogam geprägt ist und dafür ist einfach schon, wir hatten schon sehr lange Zeit, sehr viele Glaubenssätze uns anzueignen zum Thema Monogamie. Und Polyamorie ist ja noch nicht so, dass es, also klar, es sprechen immer mehr Menschen darüber und es gibt immer mehr Menschen, die offene Beziehungen oder alternative Beziehungskonzepte haben, aber ich glaube, da gibt es einfach noch viel weniger so festgefahrene Glaubenssätze. Wow, mir ist gerade wirklich die Kinnlade runtergefallen, als ich das gehört habe, weil ich konnte mich daran erinnern, dass wir das erzählt haben oder dass Jeannie das erwähnt hat, diese toxische Polyamorie, dass es die nicht gibt. Aber ich bin der Meinung, die gibt's. Die ist allerdings nicht so sehr von außen aufgedrängt, sondern die entsteht eher im Inneren. Das ist eine Art von Perfektionismus, den ich mir selber setze. Und meistens bin ich mir dessen mehr bewusst als diese monogamen Strukturen, die vielleicht von außen kommen und die ich vielleicht einfach so hinnehme und nicht hinterfrage. Aber ich glaube schon, dass es toxische Polyamorie auch gibt, nämlich dann, wenn es zum Beispiel darum geht, dass ich möglichst nicht eifersüchtig sein darf, weil ich sonst meinen Partner oder meine Partnerin vielleicht unter Zugzwang setze oder sage, du musst dich um mich kümmern oder dieses Gegenteil von toxischer Monogamie ist toxische Polyamorie, nämlich genau das, was die monogamen Menschen machen, nicht zu tun. Und das kann auch toxisch sein, um dieses Wort mal wieder zu verwenden. Oh, das und das könnte mich mal stören und das auch. Aber ist egal, weil ich bin total verliebt. Mhm. Und man weiß es im Hinterkopf so, okay, das könnte echt zum Problem werden. Das sind unterschiedliche Werte, unterschiedliche Verhaltensweisen. Ganz krass, wenn man Leute kennenlernt, die, wenn man selbst vegan ist zum Beispiel, Leute kennenlernt, die nicht vegan sind, habe ich früher oft gemacht und dann gedacht, ja, das passt schon, damit komme ich klar. Aber irgendwann merkt man, okay, man muss ja auch, also es gibt ja mehr Ebenen in Beziehungen als nur Liebe. Und wenn nur diese eine Ebene vielleicht stimmt, aber die anderen vielleicht nicht, dann wird es sehr schwierig. Mhm. Liebe allein reicht nicht, das stimmt, der Meinung bin ich auch immer noch. Ich frage mich nur gerade, ob ich damals wirklich keine Menschen gedatet habe, die nicht vegan waren. Nein, doch, ich habe auch Menschen gedatet, die nicht vegan waren, weil es mir nicht unbedingt darauf ankommt, wie die Ausprägung der eigenen Werte ist, sondern eher, wie die Werte an sich sind. Wenn jemand sagt, ich finde das total gut und wäre das auch gerne, kann das aber gerade irgendwie noch nicht, ich kriege das nicht hin, dann ist mir das lieber, als wenn jemand sagt, so ja, ich bin zwar die meiste Zeit Vegetarier und oder die meiste Zeit vegan und Vegetarier, aber mehr brauche ich eigentlich auch nicht so. Ich finde es okay, hin und wieder mal Tiere zu töten. Dann schreckt das mich, glaube ich, eher ab. Aber ganz allgemein würde ich sagen, dass selbst wenn Werte ein bisschen auseinanderliegen, also sie sollten jetzt nicht komplett konträr sein, aber wenn sie nicht ganz übereinstimmen, dann kann das doch funktionieren in einer Partnerschaft? Es ist immer eine Herausforderung und ich glaube, es ist sehr, sehr subjektiv, wie weit man bereit ist zu gehen. Also wie hoch da auch die eigene Toleranz ist. Und die ist zugegebenermaßen bei VeganerInnen in der Hinsicht auf Tierrechte nicht besonders hoch. Was ich jetzt auch nicht besonders schlimm finde, denn das kann man auch konsequent nennen. Ja, und ganz spannend ist, was mir auch gerade noch einfällt, diese Relativierung von manchen Menschen, von manchen Frauen vor allem, die mit einem fleischessenden Partner zusammen sind, die dann sagen, isst ja nur ganz wenig Fleisch. Mhm. Ich musste gerade einen Realitätscheck machen, wie oft ich das tatsächlich gehört habe oder ob das wieder nur so eine Übertreibung von mir war, die ich häufiger mal benutzt habe. Aber ich habe das tatsächlich relativ häufig gehört, wenn ich mich mit Frauen unterhalten habe, deren Freunde oder deren Partner nicht vegan waren. Aber dabei ist mir noch was anderes aufgefallen. Ich habe dieses Gespräch immer nur mit Frauen geführt. Ich habe eigentlich doch eine einzige Beziehung habe ich kennengelernt, bei der Hetero-Beziehung habe ich kennengelernt, bei der der Mann vegan war und die Frau nicht. Bei allen anderen Beziehungen war es andersrum. Ich frage mich, woran das liegt, ehrlich gesagt. Also der Gedanke ist mir auch gerade eben erst gekommen. Ich habe da keine Erklärung für gerade. Also man, wenn so ein grundsätzlicher Konflikt da ist, könnte man auch überlegen, ob die Beziehung überhaupt so Bestand hat. Oder ob man Beziehungen auf einer anderen Ebene führt. Das kann ja auch sein. Ach, das ist doch wieder mein Gelaber. Also, wie soll das denn gehen? Sowas wie, okay, unsere Werte sind einfach so unterschiedlich, wir sollten uns besser trennen, bevor es zu schlimm wird. Oder wenn wir uns eh die ganze Zeit über das gleiche Thema streiten, dann setzt man sich zusammen und schaut, ob man da zu einer Lösung kommt. Aber das ist ja nicht so leicht, das tut ja jedes Mal weh. Da sind ja andere Ebenen, die vielleicht passen, ob es jetzt Liebe ist oder Sex oder gemeinsame Freunde oder politische Einstellungen, ist ja egal. Andere Ebenen passen da und wenn diese Ebene nicht passt, dann tut es immer weh. Das ist nicht so einfach, wie ich das jetzt dargestellt habe, dass man einfach mal sagt, okay, dann halt nicht. Genau, weil sobald du jemanden Neues kennenlernst, den oder die du interessant findest, ist alles, was du vorher mit deinem ist alles, was du mit deinem vorherigen Partner geteilt hast, deine Gefühle, deine Emotionen, was für ein Leben, was du geteilt hast, sofort hinfällig, sobald du jemanden Neues interessant findest. Wie absurd. Auch da fallen wir wieder in Extreme. Es muss ja nicht so sein, dass alles, was ich mit dem Partner oder der Partnerin vorher geteilt habe, jetzt auf einmal scheiße ist. Aber wie ich vorhin schon gesagt habe, wenn man eine neue Person kennenlernt, dann gibt die vielleicht auch Input in die bestehenden Beziehungen. Und das heißt nicht, dass die bestehenden Beziehungen scheiße sind. Aber vielleicht entdeckt man neue Seiten an sich oder man merkt, dass man sich weiterentwickelt hat oder auseinanderentwickelt oder was ganz anderes sucht. Und das kann man dann auch in die bestehenden Beziehungen mit reinnehmen. Also neue Beziehungen beeinflussen auch bestehende Beziehungen. Und das muss nicht immer positiv sein. Das kann natürlich auch negativ sein. Und das wirkt in so vielen Menschen nach. Also viele Menschen behaupten es von sich selbst, mit denen ich gesprochen habe. Die sagen, wenn ich mich in jemanden verliebe, dann interessieren mich in dem Fall andere Menschen nicht. Und ich glaube das denen nicht, zumindest den meisten nicht. Und da schließe ich wieder von mir selbst auf andere. Nur weil ich weiß, dass wenn ich verliebt bin, zumindest nach 2-3 Wochen, ich mich auch wieder für andere Menschen interessiere oder auch in mehr Menschen gleichzeitig verliebt sein kann, heißt das ja nicht, dass andere Menschen, wenn sie sagen, wenn ich verliebt bin, interessieren mich andere nicht. Oder auch wenn ich in einer Partnerschaft bin, interessieren mich andere nicht, dass die dann lügen. Das ist ja Quatsch. Also ich glaube, es ist unrealistisch zu sagen, andere interessieren mich dann nie wieder. Aber ob das jetzt 2 Wochen sind wie bei mir oder 2 Jahre oder 20 Jahre, in denen ich mich nicht für jemand anderen interessiere, das ist ja völlig subjektiv. Das kann ich hier gar nicht einschätzen. Sowas wie, wir sind jetzt zusammen, damit gehst du Verpflichtungen ein, wie so ein Vertrag. Mhm. Und das machen wir gerade nicht. Mhm. Ja, und trotz allem sind wir füreinander da. Also, genau. Ja, genau. Ja. Also ich glaube, aus Absichtslosigkeit, diesem buddhistischen Begriff, kann so viel erwachsen. Mhm. Das glaube ich immer noch, dass aus Absichtslosigkeit sehr viel erwachsen kann. Aber Jeannie und ich waren nie absichtslos. Also vielleicht ganz am Anfang, als wir uns kennengelernt haben. Aber wenn wir absichtslos gewesen wären, hätten wir nicht diesen Podcast gemacht und produziert, indem wir so viele Dinge erzählen, wie es richtig geht. Also wir hatten die Absicht, die Beziehung genau so zu führen, wie wir sie da propagieren. Und sind wir im Endeffekt auf die Schnauze gefallen. Also absichtslos war das überhaupt nicht. Nah sein zu können und Menschen lieben zu können, das erfüllt mich total. Einfach nur im Moment zu sein. Ja, und weißt du, was auch schön ist? Keine Angst zu haben. Mhm. Ich glaube, sehr viele Leute sind, wie wir schon öfter erwähnt haben, angstgetrieben in Beziehungen, wollen deswegen irgendwas Festes. Mhm. Aber einfach zu sagen, ich mache das nicht fest, weil ich keine Angst habe. Mhm. Das gibt eine ganz andere Perspektive auf zwischenmenschliche Beziehungen. Ich will auch was Festes jetzt im Moment. Also natürlich was Polyamores, aber was Festes. Und ich habe gerade kurz drüber nachgedacht, ob ich angstgetrieben bin. Und ich würde sagen, nein, aber ich bin noch nicht angstfrei. Also es gibt ja auch nicht nur das ein oder andere Extrem. Denn ich habe ja das durchgemacht, was ich durchgemacht habe mit Genie, der WG und allem, was da so passiert ist. Und ich glaube, sehr viele Menschen, die Angst um ihre Beziehung haben, wurden betrogen, beschissen, belogen etc. Und daraus ergibt sich dann ein gesundes Misstrauen, würde ich sagen. Ich glaube, in der Zeit, als wir den Podcast aufgenommen haben, hatte ich dieses Misstrauen überhaupt nicht. Ich würde es jetzt vielleicht ein bisschen als naiv bezeichnen, angstfrei zu sein. Ich finde, dass es sich manchmal für mich auch befreiend anfühlt, wenn wir über die Beziehung sprechen, die wir zueinander haben und ich dann sage, ich weiß ja nicht, ob wir uns in einem Jahr noch genauso verstehen, ob wir uns in 5 Jahren überhaupt noch kennen. Mhm. Das weiß ja niemand. Und ich glaube, für eine romantische Zweierbeziehung das auszusprechen, da wäre voll Terror, glaube ich. Ja, und klar sind, also manchmal denke ich, mir geht es ähnlich, dass es sich sehr befreiend anhört, weil ich weiß, dass das ja nur so sein wird, wenn es sich dann gut anfühlt. Also wir würden uns ja nicht dafür entscheiden, oder einer von uns beiden würde sich ja nicht dafür entscheiden, die Beziehung nicht mehr so weiterzuführen, wie sie gerade ist, wenn es sich alles gut anfühlen würde. Das heißt, wenn sich die Beziehung ändert, hat es einen Grund. Also daran sind gleich mehrere Sachen Bullshit. Das erste ist vielleicht, dass ich tatsächlich häufiger mal gesagt habe, so wenn wir dann noch zusammen sind, also wenn wir was für die Zukunft geplant haben, vielleicht wenn wir sagen so, ja, wollen wir in 2 Jahren das und das machen, wenn wir dann noch zusammen sind. Und ich habe das, glaube ich, aus einer Angst gemacht, nicht aus einer Befreiung oder einem Befreiungsgefühl heraus, sondern aus der Angst, dass das dann wirklich so sein könnte, um darauf vorbereitet zu sein. Das Zweite ist, so befreiend wie Jeannie das gerade benennt, ist es für sie auch nicht gewesen, denn sie war diejenige, die mich darauf aufmerksam gemacht hat, dass ich das doch nicht immer sagen muss, was korrekt war. Das stimmt, das würde ich heute auch so unterschreiben, aber Jeannie hat das nicht als Befreiung erlebt oder als befreiend erlebt, dass ich das ständig gesagt habe. Und das Dritte ist, wir sagen es so lapidar, dass ja niemand da verpflichtet ist, noch weiter in der Beziehung zu sein. Und dass, wenn sich das ändert, das ja Gründe hat. Ja, natürlich. Das ist eigentlich immer so. Das ist eine Binsenweisheit, dass, wenn sich was ändert, dass es irgendeinen Grund dafür gibt. Aber dass das nicht so einfach ist, dass man sich da unterscheiden kann, dass man da vorher vielleicht Scheiße durchgemacht hat, sich gestritten hat, dass da Dinge einfach nicht cool sind vorher in der Beziehung. Das haben wir völlig ausgeblendet, habe ich das Gefühl. Das zieht sich, glaube ich, auch ein bisschen durch den ganzen Podcast. Wir haben uns da immer so ein bisschen so ein Bullabü gebaut. Haben gesagt, ja, selbst wenn wir uns trennen, dann wird das cool und wir können drüber reden. Nein, verdammt, haben wir nicht. Das war überhaupt nicht cool. Ich glaube, das war die uncoolste Trennung, die ich jemals hatte. Ja, und ich dachte gerade an die Situation, dass du meintest, den Menschen, den ich gerade treffe, ihr seht euch ja diese Woche 4-mal. Mhm, stimmt, ja. Das, daran dachte ich gerade. Vielleicht magst du mal erzählen, was deine Gedanken waren dazu. Genau, ja. Also Jeannie war diese Woche einmal hier mit dem Menschen, den sie gerade trifft. Am nächsten Tag hat sie übernachtet, hat dem quasi abends gesehen, am nächsten Tag morgens. Also gestern. Gestern, genau. Nee, vorgestern. Mhm. Vorgestern. Und gestern war hier. Mhm. Und ich dachte so, ja, kein Problem. Und dann ist mir irgendwann aufgefallen so, Moment mal, das sind jetzt 4 Tage in Reihe. Und dann dachte ich so, okay, ja krass, dann sind die sich ja voll nah. Und dann ist bei mir wieder diese Reflexion losgegangen so, Moment mal, erstens mal heißt das das gar nicht. Und zweitens mal, also dass sie sich nahe sind. Und zweitens mal, selbst wenn, dann wäre das ja eher ein Grund, sich zu freuen. Mhm. Aber was als erstes gewirkt hat, ist dieser krasse Glaube, diese Sozialisation, diese toxische Monogamie, die dir sagt, das ist eine Bedrohung. Die sehen sich 4 Tage hintereinander. 4 Tage die Woche. Das ist eine Bedrohung für dich, genau. Ja. Hint ist es gar nicht. Nee, und doch, das war's. Und diese Bedrohung quasi hat dazu geführt, dass Jeannie und meine Beziehung irgendwann beendet wurde. Und ich frage mich gerade die ganze Zeit, also in der Sache geht's um Marcel, das sollte ich vielleicht noch dazu sagen. Ich frage mich die ganze Zeit, wie es wäre, wenn wir eine Regel gehabt hätten, sowas wie Anna Zimt in ihrem Buch beschreibt, nämlich ihr seht euch nur alle 2 Wochen oder einmal die Woche. oder halt einmal die Woche übernachten oder so, wie es dann gewesen wäre. Ich könnte mir zwei Szenarien vorstellen. Das erste ist, dass Jeannie vielleicht da nicht so ganz glücklich mit gewesen wäre, aber das mitgemacht hätte und es mir aber dann besser gegangen wäre. Und das zweite Szenario, das ich mir vorstellen könnte, ist, dass Jeannie da gar nicht mit klarkommt. Das ist das wahrscheinlichere Szenario. Und ich aber sage, naja, okay, ich kann das aber nicht, ich kann das nicht, dass ihr euch seht. Wir können es mal probieren, aber wenn es mir dann schlecht geht, dann muss ich die Beziehung beenden. Und so wäre es dann wahrscheinlich auch gekommen. Wir hätten das probiert. Ich hätte gemerkt, okay, mir geht es schlecht damit und dann hätten wir die Beziehung beendet. Was immer noch wesentlich besser gewesen wäre als die Trennung, die dann letztendlich passiert ist, weil ich mir das ja erst überhaupt nicht eingestanden habe, dass ich das nicht kann, wenn Marcel und Jeannie sich so nahe sind. Und also Qualität immer an dem Zeitaspekt zu messen, das ist halt einfach ein Trugschluss. Das liegt aber nahe und es ist hier auch meistens, wenn nicht sogar fast immer so, wenn man sich neu kennenlernt, dass man Qualität an der Zeit messen kann, die miteinander verbracht wird. Denn wenn ich jemanden kennenlerne und super viel Zeit mit der Person verbringen will, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass ich auch emotional oder romantisch sehr gut connected bin zu der Person. Wenn ich jemanden kennenlerne, wo ich sage, ja, wir sehen uns alle zwei Wochen mal so, dann bin ich der Person vielleicht nicht so nahe. Und ich glaube, es ist ein wesentlicher Unterschied, ob ich gerade in der Kennenlernphase bin oder ob ich schon länger in einer Beziehung bin. Weil wenn ich länger in einer Beziehung oder in einer Partnerschaft bin, dann kann es durchaus sein, dass man viel Zeit miteinander verbringt, aber sich gar nicht mehr so viel zu sagen hat, sondern sich einfach aneinander gewöhnt hat. Aber ich glaube, gerade in der Kennenlernphase, wenn man jemand neu kennenlernt, dann ist diese Korrelation von miteinander verbrachter Zeit und emotionaler Nähe schon vorhanden. Wenn man unter Freundinnen ist und die eine erzählt, wow, mein Partner ist total eifersüchtig, da würden die anderen nicht denken, oh, das klingt aber toxisch, sondern sie würden denken, wow, der liebt dich ja total. Auf der anderen Seite, wenn jemand sagt so, ach, wir sind gar nicht eifersüchtig, wir machen, was wir wollen, dann dann führt diese soziale Norm, diese Mononormativität dazu, dass andere Menschen denken oder sagen, so, oh, ist eure Beziehung gesund? Seid ihr euch überhaupt wichtig? Ihr liebt euch doch gar nicht, oder? Genau, ich glaube, ihr liebt euch doch gar nicht richtig. Ja genau. Sonst wärt ihr eifersüchtig. Genau. Also ich glaube, daran sind einige Dinge falsch. Ich glaube nämlich nicht, dass wenn man im Freundeskreis zum Beispiel sagt, so, boah, mein Partner ist total eifersüchtig, dass dann die erste Reaktion ist, wow, der liebt dich aber, sondern eher so, okay, leidest du da drunter? Also ich glaube, Beziehungen sind so vielfältig wie die Menschen, die daran beteiligt sind. Und manche Beziehungen begründen eben sehr viel auf Eifersucht von beider Seite und das ist dann für beide Seiten scheinbar okay, auch wenn ich das nicht verstehen kann und manche eben gar nicht. Also das ist dann auch für beide Seiten okay, dass beide überhaupt nicht eifersüchtig sind und ich glaube, solange man das als Außenstehender von beiden so mitbekommt von beiden Seiten, ist das als Außenstehender auch okay. Und da meinte sie daraufhin, darum geht es doch gar nicht. Wir sind eine Familie und da muss man solidarisch hassen. Und ja. Genau, und dann haben wir uns nämlich gefragt, diese falsche Solidarität ist ja im Grunde auch ein Ergebnis der Monokultur. Diese alles für immer und alles gemeinsam. Und wenn ich den hasse, dann musst du die Person mithassen, weil sonst liebst du mich auch nicht. Mich wundert es gerade wirklich, wie viel von dem, was dann letztendlich mit Jeannies und meiner Beziehung und auch unserer Wohnsituation passieren sollte, wir hier quasi schon vorweggenommen haben, aber ganz anders, als sich das im Endeffekt dann rausgestellt hat. Denn dieses solidarisch Hassen, was Jeannie da aus dem anderen Podcast zitiert hat und gegen das sie ja selbst immer war, ist etwas, das mir dann auch quasi widerfahren ist. Also es war ja nicht nur so, dass Jeannie sich von mir getrennt hat, sondern ein halbes Jahr später, als ich dann aus der WG ausgezogen bin, hatte ich ein Problem mit einer der Mitbewohnerinnen. Das hat sich aber dann auf alle anderen inklusive dem Freundeskreis übertragen, ohne dass von denen jemals jemand mit mir gesprochen hätte. Und nur weil die alle quasi mit dieser Person, mit der ich einen Konflikt hatte, befreundet waren, haben die sich auf deren Seite gestellt und haben alle in Kontakt zu mir abgebrochen, inklusive auch Jeannie und Marcel. Also ich weiß bis heute nicht genau, was da genau vorgefallen ist, dass es so weit kommen konnte, aber dieses solidarische Hassen, Jeannie verurteilt das so, aber macht das im Prinzip selber oder hat das selber gemacht. Was ist denn richtige Solidarität? Richtige Solidarität ist zum Beispiel, wenn wenn wir bei der Situation bleiben, so mal auf uns gemünzt, so, du hast ein Problem mit einer Person und ich habe mit der Person überhaupt kein Problem. Entweder ich kenne sie nicht oder es kann sein, dass irgendwie ihr gegen euch, dass ich das Gefühl habe, ihr habt euch falsch verstanden. Vielleicht magst du sie sogar sehr. Vielleicht mag ich sie sogar sehr. Kann ja sein. Und du magst die Person nicht. Ja, genau. So, was ist an der Situation gefährlich und wie entschärft man das? Eigentlich ist gar nichts gefährlich und man kann sie ganz leicht entschärfen, indem ich sagen kann, ich verstehe deine Gefühle, meine sind andere, aber kann ich dich irgendwie dabei unterstützen? Wie kann ich für dich da sein? Wie kann ich für dich da sein? Genau. Ja, das wäre natürlich ganz wunderbar, wenn das so funktionieren würde, aber ich glaube nicht, dass es so einfach ist. Ich habe ja gerade von Jeannie und der WG erzählt, aber ich selber bin ja auch nicht frei davon, dass ich Erwartungen an Menschen habe, wie sie gegenüber Dritten auftreten, mit denen ich ein Problem habe. Also ich habe den Fall gerade im Moment, dass ich das Gefühl habe, eine Person, mit der ich mal was zu tun hatte, hat mich nicht fair behandelt und ich habe den Kontakt abgebrochen, habe gesagt, das mache ich nicht, da habe ich keine Lust drauf. Und eine Person, die ich auch noch kenne, ist mit der Person aber gut befreundet und das ist okay für mich. Also da ist der Abstand quasi groß genug und diese andere Person war nicht wichtig genug für mich, um zu sagen, okay, das würde sich jetzt irgendwie auf die Freundschaft zu der Person auswirken. Allerdings kann ich mir vorstellen, dass es andere Situationen gibt, nämlich wenn ich zum Beispiel mit dieser dritten Person sehr, sehr gut befreundet wäre und sehr, sehr verarscht wurde oder sogar Gewalt erfahren habe in irgendeiner Form und dann die Freundschaft beende und das dann dieser anderen Freundin erzähle und die sagt, ja, das tut mir leid, aber an meiner Freundschaft wird sich da nichts ändern. Ich kann mir auch vorstellen, dass es wehtut und ich habe da keine Lösung dafür, ehrlich gesagt. Also das Einzige, was ich da immer, wenn man so zwischen den Stühlen steht quasi, als der Freund, der das erzählt bekommt, wenn man so zwischen den Stühlen steht, was man immer tun sollte, ist erstmal die Fakten zu überprüfen und tatsächlich auch bei allen nachzufragen. Das ist, glaube ich, sehr wichtig. Aber wie es dann weitergeht, das ist sehr subjektiv. Dafür gibt es keine Patentlösung. Wie toxisch das ist, wie toxisch sich das auf die Beziehung auswirkt, wenn dann vom Außen immer gesagt wird, boah, ihr seid ja das perfekte Paar. Mhm. Das fühlt sich doch schlimm an, das kennst du doch auch. Kenn ich auch. Das ist überhaupt nicht... Oh, das ist so ein Druck, ne? Das ist gar nicht gut, wenn Leute das sagen. Also sagt es am besten irgendwie keinem, weil... Oder, nee. Ich glaube, ich habe das tatsächlich nie gesagt bekommen, sowas wie, ihr seid das perfekte Paar. Aber ich habe schon gesagt bekommen, eine Situation, an die ich mich sehr gut erinnere, such a nice and lovely couple. Und das war mit meiner Ex-Freundin und wir waren im Urlaub und es ist auch was gelaufen zwischen mir und jemand anderem und ihr und jemand anderem und der Typ, mit dem sie dann was hatte, im Endeffekt während unseres Urlaubs, hat das dann zu uns gesagt, mit dem ich mich auch total gut verstanden habe. Und das ist mir in Erinnerung geblieben, diese Situation, weil sie mich total stolz gemacht hat und sehr gefreut hat auch einfach. Also man kann auch Paaren oder Menschen, die in einer Partnerschaft sind, schöne Komplimente machen. Es muss nicht immer heißen, dass man das perfekte Paar ist, sondern auch, dass man manche Dinge einfach gut macht. Das fühlt sich gut an, das zu hören. Genau. Ach, übrigens, das konstruktive Krawallbuch wird auch noch verlost. Ich frage mich gerade, wo dieses Buch abgeblieben ist, ehrlich gesagt, weil es steht vermutlich noch in der WG oder bei Jeannie irgendwo rum, denn wir sind ja mit dem Buch nie durchgekommen und wir haben es deswegen auch nie verlost, was ein bisschen schade ist. Naja, die Folge ist jetzt zu Ende und auch wenn es sich vielleicht nicht so anhört, wenn ich einige doch Kritikpunkte daran hatte, fand ich die Folge an sich ziemlich gut und würde sie weiterempfehlen auf jeden Fall. Also hört gerne in die Originalfolge nochmal rein. Wir haben da einige sehr gute Punkte gemacht. Was mich dabei fast nur ein bisschen getroffen hat, ist, dass wir so viele Annahmen treffen über unsere eigene Beziehung und wie wir uns selbst verhalten, die im Nachhinein gar nicht stimmen. Die habe ich euch hier alle dargelegt, aber die Theorie darunter ist deswegen jetzt auch nicht verkehrt. Nur trifft mich das doch schon, das jetzt 2 Jahre später so zu hören. Und ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, was ihr von dieser Folge gehalten habt, ob es euch genauso ging mit der Kritik. Und ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal. Stay tuned und bis dahin.